scheint sich da zu regen. Ist hier irgendwer zugegen? Sollte sich da was bewegen und sich auf dein Kissen legen? Scht! Du willst nicht sagen, doch du weißt mehr. Gespenster kommen ziemlich dreist her. Dein Teddy schläft, die Max heißt er. Nachts wird zu einem Geist er. Warm und nett ist es hier im Leben.